Erst nachdem König Ahab gestorben war, lehnten sich die Moabiter gegen die Herrschaft von Israel auf. Zweiter, als Ahasja in Samaria durch ein Gitter in seinem Zimmer stürzte und krank wurde, schickte er Boten zu Baal-Zebub, dem Gott von Ekron, um nach seiner Heilung zu fragen. Dritter, der Engel des Herrn befahl Elia jedoch, den Boten des Königs entgegenzugehen und sie zu fragen, ob es in Israel keinen Gott gebe, weil sie einen fremden Gott suchten. Vierter, deshalb verkündete der Herr, dass der König sein Bett nicht mehr verlassen werde, sondern sicher sterben müsse, woraufhin Elia wegging. Fünfter, als die Boten vorzeitig zum König zurückkehrten, fragte er sie verwundert, warum sie schon wieder da seien. Sechster, sie erklärten ihm, dass ein Mann ihnen begegnet sei und ihnen befohlen habe, dem König die Warnung Gottes vor seinem baldigen Tod zu überbringen. Siebter, der König wollte daraufhin wissen, wie der Mann aussah, der ihnen diese Botschaft mitgeteilt hatte. Achter, nachdem sie den Mann als behaart und mit einem ledernen Gürtel beschrieben hatten, erkannte der König sofort, dass es Elia war. Neunter, dann schickte der König einen Offizier mit 50 Soldaten zu Elia, der oben auf einem Berg saß, und befahl ihm, im Namen des Königs herunterzukommen. Zehnter, Elia antwortete dem Offizier, dass Feuer vom Himmel fallen und ihn samt seinen Soldaten vernichten solle, falls er wirklich ein Mann Gottes sei. Elfter, der König schickte daraufhin einen zweiten Offizier mit weiteren 50 Männern, der Elia ebenfalls befahl, sofort vom Berg herabzusteigen. Zwölfter, wieder antwortete Elia, dass Feuer vom Himmel kommen solle, woraufhin auch diese Gruppe durch das Feuer Gottes vernichtet wurde. 13. Als der König einen dritten Offizier schickte, fiel dieser demütig vor Elia auf die Knie und bat inständig darum, sein Leben und das seiner Männer zu verschonen. 14. Er wies darauf hin, dass das Feuer bereits die ersten beiden Gruppen getötet hatte, und flehte Elia an, nun Gnade walten zu lassen. 15. Der Engel des Herrn sagte zu Elia, dass er ohne Angst mit dem Offizier zum König gehen könne, weshalb Elia aufstand und ihm folgte. 16. Elia sagte dem König persönlich, dass er sterben müsse, weil er Boten zu einem fremden Gott geschickt habe, anstatt den Gott Israels zu befragen. 17. So starb Ahasja genau wie der Herr es durch Elia gesagt hatte, und da er keinen Sohn hatte, wurde sein Bruder Joram der neue König. 18. Alle weiteren Taten von Ahasja und was er während seiner Regierungszeit erreichte, stehen im Buch der Chronik der Könige von Israel geschrieben.